Ja, willkommen zurück zum heutigen Vortrag. Wir haben uns Michael Stettler von der Universität Wuppertal eingeladen und er wird heute den Reigen fortsetzen, indem er über die theoretischen Bedingungen und Probleme kritischer Gesellschaftswissenschaft sprechen wird. Ziel soll es sein, so ein bisschen eben in die Probleme einzusteigen, die es dabei geben könnte, die Krise auf den Begriff zu bringen und vielleicht auch eine kleine Diagnose zu geben über das, was kritische Gesellschaftstheorie oder auch kritische Gesellschaftswissenschaft eben leisten könnte für die Erkenntnis einer Krise. Damit übergebe ich Ihnen das Wort und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, danke schön. Ja, ich möchte mich überhaupt erstmal ganz herzlich bedanken für die, wie ich finde, großartige Organisation und Konzeption der spannenden Reihe und wichtigen Reihe. Und für die, speziell möchte ich mich bedanken für die Einladung an mich, die mir das ermöglicht, nach ziemlich genau 30 Jahren mal wieder in Dresden zu sein. Und ich finde das ganz, ganz schön. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich gerade eine Woche ziemlich schwer erkältet war und hoffe, dass meine Stimme das jetzt trägt, was ich hier vorhabe. Mal gucken. Zum Thema theoretische Bedingungen und Probleme kritischer Gesellschaftswissenschaft. Das ist aus Gründen, die ich in dem Vortrag auch erklären will, ein ziemlich allgemeines Unternehmen. Das heißt, ich werde gar nicht so sehr genau in Details von Krisenproblemen einsteigen, sondern wirklich in Grundlagenfragen kritischer Gesellschaftswissenschaft. Das scheint mir angesichts dessen, was in den Gesellschaftswissenschaften derzeit geschieht, scheint mir das auch sehr notwendig zu sein, bestimmte Dinge doch in Erinnerung zu rufen und sie auch kritisch und polemisch abzugrenzen. Und ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, inwieweit das bekannt ist, ich entstamme ja dem Fach Philosophie und bin insofern also Theoretiker und nicht Empiriker. Und das hat im Zusammenhang mit dem Thema dann auch noch eine bestimmte Nuance, um die es mir jetzt auch heute geht. Ich werde am Anfang mich auch ein bisschen zur Krise äußern, aber da das letzte Woche doch ökonomisch schon sehr ausführlich stattgefunden hat, ist es vielleicht ganz gut, dass ich das jetzt immer weiter gekürzt habe und es jetzt eigentlich als einen einleitenden Teil habe. Es sind im Prinzip nur Grundbestimmungen des Begriffs kapitalistischer Krisen, die ich aber brauche, um auf einen Aspekt zu kommen, nämlich den Aspekt des Gegensatzes von Erfahrung und Erklärbarkeit. Und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus will. Und da ist das Thema Krise, man hätte es auch an anderen Themen, schon am Wertbegriff hätte man es zeigen können, aber man kann es auch an dem Thema Krise sehr schön zeigen. Und das nehme ich dann eben hier zum Anlass. Also dann zur Sache. Der Titel Kritik in der Krise, wie ich das jetzt genannt habe, ist doppeldeutig. Er kann einerseits auch nicht so originell, das ist ja fast abgeschrieben von dem Programm, es ist natürlich doppeldeutig. Der Titel kann einerseits eine Kritik ankündigen, die in einer Krise formuliert wird, also die in einer Krise stattfindet. Andererseits kann gemeint sein, dass die Kritik selbst in eine Krise geraten ist. Der Untertitel meines Beitrags, der sowohl von Bedingungen kritischer Theorie als auch von deren Problemen spricht, nimmt diese Doppeldeutigkeit wieder auf. In dem Vortrag möchte ich beides thematisieren, Bedingungen und Probleme, denn die Krisen der modernen Gesellschaft erzeugen, wie auch die Veranstalter das ja nahegelegt haben, nicht nur ein Bedürfnis nach Kritik oder einen Bedarf an Kritik, sondern sie erzeugen auch eine Veränderung kritisch gemeinter Äußerungen, um es mal allgemein zu formulieren. Die Krise der Kritik kann allerdings nur im allgemeinen Sinn eine Krise sein, das heißt eine Situation der Störung, wenn man Krise mal so ganz allgemein vielleicht so fassen wollte. Wenn hingegen im Folgenden von gesellschaftlicher Krise die Rede ist, dann meine ich immer konkret die ökonomische Krise. Und darauf muss ich mich jetzt hier beschränken. Ich wollte erst noch das ein oder andere zu Koselleck sagen und habe mir das jetzt mal alles verkniffen. Das dauert auch zu lange und führt vielleicht auch nirgendwo hin. Ökonomische Krisen erzeugen an bestimmten Stellen der Gesellschaft akute Notlagen. Deshalb gibt es eine Neigung, die Krise in ihren Erscheinungen zu kritisieren, aber nicht auf die Ursachen einzugehen. Diese Art der Kritik verfällt sehr schnell darauf, bestimmte empirisch fassbare Institutionen oder Personen verantwortlich zu machen, also in Bezug auf Krisen im Finanzsektor, zum Beispiel gierige oder unfähige Bankkaufleute oder bestimmte Arten von Finanzgeschäften. Dadurch wird suggeriert, dass eine Veränderung einzelner Institutionen oder ein Austausch von Personal einen zukünftig verbesserten Normalverlauf der Ökonomie herstellen oder wiederherstellen kann. Dementsprechend volkswirtschaftliche Krisentheorien, die, wenn sie sich nicht darauf beschränken, Rechenmodelle für Konjunkturzyklen zu entwerfen, entweder wirtschaftsexterne Störungsquellen oder Fehler an einzelnen Stellen des Wirtschaftssystems verantwortlich waren. Es sei also etwas schiefgelaufen, das nicht hätte schieflaufen müssen. Ebenso haben Autoren, die in letzter Zeit unter dem Label kritische Theorie firmieren, Kritik an der Moral der Konzerne und vor allem der Banken geübt und damit für eine normative Reform des Kapitalismus votiert. Theoretische Überlegungen können aber zeigen, dass der Normalverlauf kapitalistischer Wirtschaft selbst systematisch und regelmäßig Krisen erzeugt. Dann kann die Krise aber nur ein Anlass dafür sein, sich mit einer theoretischen Kritik des Kapitalismus selbst zu beschäftigen. Zu diesem Zusammenhang, also Zusammenhang von Krise und Kapital in aller Kürze, jetzt das Folgende. Kapitalverwertung ist tendenziell maßlos. Das heißt, sie hat keine sachliche Grenze, zum Beispiel am gesellschaftlichen Bedarf nach Gebrauchswerten, sondern sie richtet sich auf die Verwertung von Wert als solchem, auf das Wachstum von Kapital um des Wachstums willen. Das sind jetzt zum Teil ganz basale Bestimmungen, weil ich auch einfach nicht weiß, wie welche Kapitalkenntnisse jetzt wer schon hat. Also Kapitalverwertung ist maßlos, sie hat keine Grenze in einem sachlich bestimmten Bedarf, sondern sie ist auf das Wachstum um des Wachstums willen gerichtet. Profite werden im Kapitalismus nicht gesellschaftlich, sondern privat angeeignet und zum größten Teil wieder wachstumsrelevant investiert. Das führt dazu, dass der Zweck der Profitsteigerung letztlich auf die Möglichkeit zukünftiger, noch größerer Profite hinausläuft. Jede Geldsumme ist begrenzt, aber jede Geldsumme ist auch immer steigerbar. Wenn die Ökonomie nun auf die Vergrößerung von Geldsummen gerichtet ist, dann hat sie eben schon deswegen keine sachliche Grenze, weil in dem Medium Geld keine solche Grenze liegt. Diese Maßlosigkeit der Kapitalverwertung bestimmt den Begriff des Kapitals als solchen. Marx nennt das geldheckendes Geld. Das ist eine Umschreibung für das Kapital, eine von vielen. Aber diese Bestimmung des Kapitals, grenzenlos zu wachsen, stellt die Einzelkapitale vor Probleme. Kein Einzelkapital ist aktuell unbegrenzt, aber es kann eben unbegrenzt wachsen. Dieses Wachstum ist nur möglich durch Investitionen in die Ausdehnung der Produktion. Bestritten wird diese Investition im Prinzip aus dem Gewinn. Das heißt, die profitablen Einnahmen früherer Produktionsphasen finanzieren die Ausdehnung der Produktionsphasen der Zukunft. Der Wert, zu dem diese früheren Produkte verkauft werden konnten, geht der Marx'schen Wertlehre zufolge zu einem Teil auf die aufgewendete Arbeit zurück, zu einem anderen Teil auf den Wert der verarbeiteten Materialien und Produktionsmittel. Der Wert des Holzes geht in das Holzprodukt ein, ebenso der Wert der Tischlerwerkzeuge und Maschinen, aber nur anteilig und Stück für Stück über den gesamten Zeitraum der Abnutzung von Werkzeugen und Maschinen. Das heißt, die verschiedenen Wertanteile des Produkts haben verschiedene Umschlagszeiten. Die Rohstoffe und die Arbeitskraft gehen zum Beispiel täglich vollständig in Produkte ein, nämlich in das Tagesprodukt. In Produkte, die dann sofort verkauft werden und dadurch die investierte Summe auch relativ schnell zurückbringen. Das heißt, die haben eine kurze Umschlagszeit. Die Maschinen werden aber nicht an einem Tag aufgebraucht, sondern fungieren über Jahre. Und nur ihre Abnutzung, ihr allmählicher Verschleiß, geht Tag für Tag als Wertanteil in den Wert der Produkte über. Daher schlägt der Wert der Maschinerie erst nach langer Zeit vollständig um. So, wenn jetzt der Kapitalist seine Produktion technisch erneuern, verbessern oder ausdehnen will, bevor sein Kapital vollständig umgeschlagen ist, dann muss er aber trotzdem alle Bestandteile in ihrer technisch erforderlichen Proportion erneuern und vergrößern. Kauft er mehr Rohmaterial, dann muss er auch mehr Maschinen kaufen, auch wenn die alten noch nicht ihren Wert umgeschlagen haben. Wenn das funktionieren soll, muss er Kredite aufnehmen und dafür je nach Konjunkturlage unterschiedliche Zinsbedingungen akzeptieren. Das Interesse daran, vor Umschlag des Kapitals neu zu investieren, ergibt sich aus der dem Kapitalismus wesentlichen Konkurrenzsituation. Wer seine Produktion schneller effektiviert, kann schneller größere Marktanteile erobern. Die Banken oder das Kreditsystem stellen deshalb ein funktional notwendiges Moment der Kapitalverwertung dar. Auf der dargestellten technisch begründeten Funktion des Kreditwesens entwickelt sich allerdings ein Interesse an Spekulationsgeschäften. Das möchte ich, also Geschäfte mit fiktivem Kapital, das möchte ich immer weitgehend beiseite lassen. Denn nicht erst diese windigen Geschäfte erzeugen Krisen, sondern bereits die systemische Funktion des Kredits selber. Die Produzenten sprechen sich bei der Ausdehnung ihrer Produktion, für die sie Kredite beanspruchen, nämlich nicht gegenseitig ab. Das ist ja der Witz der Konkurrenz, sondern sie versuchen jeweils zu Lasten der anderen Marktanteile zu gewinnen. Diese von Marx sogenannte Anarchie des Kapitals führt zwingend zur Überproduktion, weil alle gleichzeitig versuchen, schneller mehr und billigere Produkte auf den Markt zu werfen. Die Konkurrenz auf dem Warenmarkt zwingt dazu, in der gleichen Arbeitszeit mehr Produkte herzustellen, damit das einzelne Produkt billiger verkauft werden kann. Damit die vorhandenen Produktionsmittel weiterhin optimal ausgelastet werden, muss der Warenausstoß insgesamt erhöht werden. Irgendwann sind die Produktmassen nicht mehr absetzbar. Dies kann zunächst unbemerkt bleiben, wenn die Produkte noch an Groß- und Zwischenhändler abgesetzt werden, bei diesen aber sich als unverkäuflich erweisen. Die Unverkäuflichkeit, das muss man sagen, liegt nicht daran, dass kein gesellschaftlicher Bedarf nach diesen Produkten bestünde, sondern die Unverkäuflichkeit liegt daran, dass dieses Bedürfnis aus vielerlei Gründen nicht zahlungsfähig ist. Dies ist eine eminent wichtige Bestimmung. Krisen sind immer bestimmt mit Bezug auf den gesellschaftlichen Reproduktionszweck. Das heißt, eine kapitalistische Krise ist eine Krise der Kapitalverwertung, sonst nichts. Es gibt also keine zahlungsfähigen Käufer. Deshalb ist die produzierte Ware gesellschaftlich wertlos und dadurch sind auch die Zwischenhändler und die Produzenten ihren Kreditgebern gegenüber zahlungsunfähig. Dies führt zur Vernichtung von Handelskapital und Industriekapital. Nicht nur Produkte werden entwertet, also die unverkäuflichen, sondern ganze Einzelkapitale gehen Konkurs, wodurch letztlich die Marktsituation wieder herunterreguliert wird. Das führt aber dazu, dass Kapital im Finanzsektor, das durch den Handel mit Wirtschaftserwartungen generiert wurde, sich als fiktives Kapital erweist. Wenn die Immobilienblase platzt, weil keiner dieses Zeug mehr kauft, dann sind auch alle Finanzgewinne, die mit der Kreditfinanzierung der Immobilienwirtschaft erzeugt wurden, mit einem Schlag wertlos, weil die erwarteten Gewinne nicht mehr eingehen. Das wiederum führt zu Bankenpleiten und Börsenzusammenbrüchen. Weil Banken aber eine Funktion im kapitalistischen Wirtschaftssystem haben, greift der Staat als, wie Marx sagt, ideeller Gesamtkapitalist in die Krise ein und rettet die wichtigsten systemrelevanten Banken aus Steuermitteln, zum Beispiel. Das ist letztlich die Aufgabe, das wird dann auch erwartet. Politisch Heigel wird das allerdings bei globalisierten Finanzunternehmen, weil dann nationale Finanzen in transnationale Finanzgeschäfte eingehen. Insofern erscheinen Krisen zunächst oft als Geld- oder Bankenkrisen, aber sie beruhen in aller Regel auf Produktionskrisen. Entscheidend ist, dass eine Krise nicht schon vorliegt, wenn der gesellschaftliche Reproduktionsprozess irgendwo punktuell gestört ist, sondern es muss sich um eine allgemeine Störung handeln. Kapital ist dann vorübergehend nicht mehr verwertbar, selbst wenn es beweglich ist. Das heißt, wenn es nicht in der krisenbetroffenen Industrie festliegt, sondern wenn es als Geld vorliegt und somit eigentlich universal einsatzfähig wäre. Aber es hat keinen Sinn, das anzulegen, weil die Störung allgemein ist. Die Krise hat selbst eine Funktion darin, Störungen in der Ökonomie wieder auszugleichen und ein funktionales Maß und Verhältnis der Kapitalbestandteile wiederherzustellen, indem einerseits dysfunktional gewordene Einzelkapitale und andererseits wertlos gewordenes, nicht absetzbares Überprodukt vernichtet wird. Das Problem kapitalistischer Krisen ist also nicht, dass der Kapitalismus als solcher, die kapitalistische Reproduktion der Gesellschaft, dadurch dauerhaft Schaden nehmen könnte, sondern das Hauptproblem kapitalistischer Krisen besteht darin, dass der Kapitalismus systematisch so angelegt ist, dass er jede äußere und innere Schranke als System überwindet und dass die Krise deshalb als Kapitalbestimmung selbst verstanden werden muss. Das heißt, dass es dabei zu Phänomenen wie relativer Verarmung, auch absoluter Verarmung kommt, dass dabei gesellschaftliche Ressourcen vernichtet werden, dass Produkte vernichtet werden. Das sind alles Bestimmungen, die nicht mit einer bestimmten Krise zu tun haben, sondern die mit der kapitalistischen Produktionsweise als solcher zu tun haben und die für das Bestehen dieser Produktionsweise als solcher über längere Zeiträume hinweg existenziell notwendig sind. Mit diesen skizzenhaften Überlegungen zur Krise wollte ich deutlich machen, dass die Krise zwar ein theoretisches Problem, aber nicht ein primärer Gegenstand kritischer Theorie sein kann. Wenn kritische Theorie in der Krise versagt, dann nicht deshalb, weil sie sich vielleicht im Elfenbeinturm verschanzt, sondern deshalb, weil sie sich zu nah an die Phänomene begibt und sich durch die empirisch messbare, aktuell drängende Not davon abbringen lässt, den notwendigen Einspruch gegen diese Gesellschaft im Allgemeinen aufrechtzuerhalten. Stattdessen etwa nach einem neuen Konsens oder nach Lösungsstrategien von Detailproblemen forscht. Kritik an der Krise kann nach all dem nicht darin bestehen, das Bankwesen oder das Handeln einzelner Banker moralisch zu regulieren, denn das Tätigen von Geschäften, die per Definition platzen können, ist die gesellschaftliche Funktion von Banken im Kapitalismus. Kritik an der Krise setzt voraus, die Wirtschaftsform, die zwingend mit Geschäften operiert, deren Platzen einkalkuliert wird, zu verstehen. Es geht darum zu begreifen, warum die Erzeugung von gesellschaftlichem Reichtum heute an Methoden gebunden ist, die regelmäßig gesellschaftlichen Reichtum vernichten. Warum die reale Möglichkeit der Versorgung von Menschen einer solchen Produktion geopfert wird. Dass Menschen dies nicht aus Freiheit tun, kann man annehmen. Theoretisch ist zu begreifen, wie diese spezifische Form von Unfreiheit funktioniert und wie es möglich ist, dass die unfreien Akteure die Reproduktion ihrer eigenen Unfreiheit als Freiheit missverstehen können. Das ist ein Programm, ein ganz allgemein umrissenes Programm kritischer Theorie, das natürlich nicht im Rahmen eines solchen Vortrags eingelöst werden kann. Ich wollte das jetzt nur sozusagen an diesem Scharnierpunkt des Vortrags als theoretisches Desiderat nochmal deutlich hervorheben. Im Folgenden möchte ich, wie schon eingangs angekündigt, einige eher grundlegende Erinnerungen und Überlegungen zu den theoretischen Formen, mit denen das Programm eingelöst werden kann, entwickeln und dann gegen Schluss auch zeigen, wie davon abgewichen wird. In einer kritischen Theorie der Gesellschaft ist Kritik kein bloßer Impuls des Missfallens, sondern beansprucht notwendige und allgemeine Geltung durch Begründung. Wie die kritische Theorie sich als kritisch gegenüber affirmativen Sozialphilosophien und Soziologien absetzt, so setzt sie sich als Theorie gegenüber solchen Schriften ab, denen der Begründungsanspruch nicht als notwendige Bestimmung wissenschaftlicher Arbeit gilt. Das soll es ja geben. Deshalb hat kritische Theorie vorab substanziell etwas mit der von Horkheimer sogenannten traditionellen Theorie gemeinsam, nämlich dass sie Theorie ist und zu sein beansprucht. Ihre Wendung gegen die traditionelle Theorie ist dann keine abstrakte Preisgabe der Tradition, sondern deren bestimmte Negation. Der allgemeine Begriff der Theorie, um jetzt zu Theorie und Kritik auch nochmal ganz allgemein etwas zu sagen, der allgemeine Begriff der Theorie lässt sich in Unterscheidung zur bloßen Erfahrung dadurch bestimmen, dass sie von ihren Gegenständen nicht bloß aussagt, dass sie sind, sondern dass sie sie in allgemeiner Form als das erkennt, was sie sind. Möglicherweise auch im Unterschied zu ihren oberflächlichen Erscheinungen. Erkenntnis besteht in der Angabe von Ursachen dafür, warum etwas so ist, wie es ist. Das ist ganz basal der aristotelische Wissenschaftsbegriff aus dem ersten Buch der Metaphysik, an den man nochmal gelegentlich erinnern kann. So setzt der theoretische Erkenntnisprozess zwar an den für uns individuell primären einzelnen Erscheinungen an, führt diese aber auf allgemeine Prinzipien zurück. Diese sind das systematisch Primäre, die allgemeinen Prinzipien, denn aus ihnen folgen die theoretischen Erklärungen von Erscheinungen und Einzeldingen. Das heißt, man geht immer natürlich von den empirischen Gegenständen aus, die ja erkannt werden sollen, gelangt aber durch den Erkenntnisprozess zu allgemeinen Bestimmungen, begrifflichen Bestimmungen, und diese begrifflichen Bestimmungen sind in der systematischen Darstellung, der systematischen wissenschaftlichen Darstellung des Gegenstandes dann der Ausgangspunkt, weil aus den allgemeinen Prinzipien erklärt wird, was das Einzelne ist. Theorie vermittelt Einzelnes und Allgemeines. Diese Grundbestimmung hat sich bei allen Variationen und Fortschritten im Theoriebegriff durchgehalten. Ernsthaft bestritten wird das, soweit ich das sehe, erst im bürgerlichen Positivismus. Der Begriff der Kritik, um zu diesem zweiten Wort noch zu kommen, ist spezifisch neuzeitlich. Nicht jedoch die Sache. Also das, was wir heute unter Kritik verstehen, das ist ein Phänomen der Aufklärung, nicht aber die Sache. Das griechische Wort krinein, werden Sie wahrscheinlich wissen, bedeutet trennen, sondern unterscheiden. Allgemein ist theoretische Kritik als begründetes Unterscheiden oder als unterscheidendes Urteilen zu fassen. Die Unterscheidung von Bestimmungen, das Trennen richtiger und falscher oder notwendiger und zufälliger Bestimmungen, dient der wahren Erkenntnis des Gegenstandes. Insofern ist Kritik ein Formelement jeder Theorie. Die bestimmte Kritik, die Negation von genau bestimmten, unterschiedenen Elementen einer fehlerhaften Theorie zum Beispiel, mit dem Ziel der Entwicklung einer richtigen Theorie, ist die historisch-systematische Entwicklungsform der theoretischen Erkenntnis als solcher. Ohne diesen Entwicklungsgedanken gibt es überhaupt keine verbindliche Erkenntnis, sondern es gäbe nur ein kontingent veränderliches Verhältnis der Menschen zur Natur, mal so und mal so. Und dieser Kontingenz fiele auch die theoretische Begründbarkeit von Kritik zum Opfer. Das könnte sich morgen ganz anders darstellen. Wissenschaftsgeschichte kann nur gefasst werden als Erkenntnisfortschritt durch Kritik falscher Vorstellungen und ist insofern immer in einer Hinsicht auch Ideologiekritik. Wenn im Allgemeinen durch die Kritik fehlerhafter Theorien ein Erkenntnisfortschritt erzeugt wird, dann ist bereits vorausgesetzt, dass Theorie sich überhaupt auf erkennbare Gegenstände bezieht. Ganz banale, scheinbar banale Voraussetzung, Theorie ist Theorie von etwas, braucht einen Gegenstand. Und der Gegenstand muss erkennbar sein. Sind Gegenstände nun aber wissenschaftlich erkennbar, dann heißt das, dass über sie notwendig allgemeine Urteile formuliert werden können, also gesetzmäßige Urteile formuliert werden können. Und das heißt, es lässt sich an den Gegenständen etwas Gesetzmäßiges bezeichnen. Diese Voraussetzung ist für die Gesellschaftstheorie aber gar nicht selbstverständlich, denn das Handeln von Menschen ist auch in Gemeinschaft nicht per se gesetzmäßig verfasst. Wenn es aber keine allgemeinen Gesetze, also das, da muss man vielleicht an eines erinnern, und das ist ja traditionsbildend gewesen für einen ganz langen Zeitraum, dass Aristoteles in der gleich am Anfang der Nikomachischen Ethik sagt, es gibt eigentlich überhaupt keine praktische Philosophie als Wissenschaft. Das geht nicht. Das geht deswegen nicht, weil das Handeln aus lauter individuellen Einzelfällen besteht, für die sich keine Subjekt- oder substanzhaften Ursachen benennen lassen. Und deswegen kann die praktische Philosophie eigentlich nur ein, wie er sagt, umrisshaftes Wissen sein oder so ein ungefähres Wissen. Was einerseits, also daran liegt, dass Aristoteles einige Voraussetzungen des Begriffs praktischer Vernunft fehlen. Also er hat nicht diesen subjektiven Begriff praktischer Vernunft, den wir bei Kant kennenlernen, und kann insofern die Bestimmung des Handelns aus Gründen nicht in dieser Weise bestimmen. Auf der anderen Seite korrespondiert dem aber auch ein Verständnis von Gesellschaftlichkeit und eine Erfahrung von Gesellschaftlichkeit, die diese Gesetzmäßigkeit nicht hat. Und dass also die praktische Philosophie und die theoretische Philosophie aus diesem Grund, weil der Gegenstand der praktischen Philosophie kein wissenschaftlicher im strengen Sinn ist, kein Naturgegenstand ist, dass diese Disziplinen deswegen unterschiedliche Methoden haben und zu einer sehr unterschiedlichen Art von Aussagen nur fähig sind, das ist etwas, das hält sich ja bis zu Kant, der dann versucht, diese Disziplinen wieder zusammenzubekommen. Im Prinzip bis Hegel, der dann das noch einmal anders überformt. Gut, das war an dieser Stelle vielleicht noch zur Erläuterung dazu zu sagen. Wenn das Handeln von Menschen, auch in der Gesellschaft, aber keine allgemeinen Gesetzmäßigkeiten aufweist, dann kann es auch nicht theoretisch bestimmt werden, sondern es kann allenfalls generalisierend beschrieben werden. In der modernen Gesellschaft entstehen nun aber tatsächlich allgemeine Gesetzmäßigkeiten, durch die das Handeln theoretisch bestimmbar wird. Das heißt, Gesellschaftstheorie als mit dem strengen Theorieanspruch ist etwas, das auch erst möglich wird auf einer bestimmten Entwicklungsstufe der menschlichen Gesellschaft. Und das ist findet in der modernen Gesellschaft statt. Und da, wie das stattfindet, dazu werde ich noch einiges sagen. Diese Gesetzmäßigkeiten, die dann entstehen, gründen in der Abhängigkeit der Handelnden von relativ invarianten sozialen Zwängen, die wir heute alltagssprachlich wie selbstverständlich als Sachzwänge bezeichnen. Das sind natürlich allesamt keine Sachzwänge, sondern Zwänge, die von Menschen in die Welt gesetzt worden sind und nicht den armen Sachen, die davon betroffen sind, zu verdanken sind. Solange die sozialen Zwänge des Handelns in persönlichen Abhängigkeiten bestimmt sind, das heißt durch Befehlsstrukturen, sind sie in einem hohen Maße zufällig und willkürlich. Erst wenn Abhängigkeiten strukturell verankert sind, setzen sie sich auch unabhängig von der Willkür bestimmter empirischer Persönlichkeiten durch. Diese strukturellen Abhängigkeiten, die es heute gibt, sind Resultat langwieriger geschichtlicher Entwicklungen. Und dies etwas näher auszuführen, ist hier deshalb wichtig, meine ich, weil die Verwandlung persönlicher in strukturelle Herrschaftsverhältnisse zugleich eine Anonymisierung der Herrschaft ist, die dazu führt, dass sie empirisch nicht mehr beobachtet werden kann. Der Prozess, der gesellschaftliches Handeln theoretisch erkennbar macht, führt dann zugleich dazu, dass es überhaupt nur noch theoretisch erkennbar ist und dass diese theoretisch erkennbaren Prinzipien oder Gesetzmäßigkeiten gesellschaftlichen Handelns nicht mehr erfahrungsanalog darstellbar sind. Da Theorie ein indirekter begrifflicher Zugang zum Gegenstand ist, ergibt sich außerdem das verstärkte Risiko, dass dann Oberflächenphänomene mit theoretischen Bestimmungen der Sache verwechselt werden. Oder wenn man eben dann schon in der Geschichte eines fortgeschrittenen, forcierten Nominalismus steht, wie es insbesondere die kritische Theorie nach Adorno gewesen ist und bis heute ist, dann kann man eben auch behaupten, dass diese theoretischen Bestimmungen metaphysischer Ballast sind und dass man nur die Oberflächenphänomenbeschreibungen noch als theoretisch veritablen Gegenstand behandeln kann. Das ist etwas, bevor ich jetzt zu diesem geschichtlichen Exkurs komme, das ist etwas, was sich natürlich auch auf die eingangs noch kurz referierte Krisenproblematik sofort abbilden lässt. Das, was in diesen Krisen gesetzmäßig geschieht, was sie verursacht, sind strukturelle Zusammenhänge, die nicht auf das Handeln oder fehlerhafte Handeln von empirischen Personen abzubilden sind. Die fungieren darin, das ist richtig. Aber sie sind eben Funktionen von Gesetzmäßigkeiten, die so lange ablaufen, wie eine bestimmte Form gesellschaftlicher Reproduktion nicht angehalten wird. Diese Gesetzmäßigkeiten selbst liegen in Strukturen, die Zwänge erzeugen, so und nicht anders zu handeln. Für jedes Einzelkapital in einer beginnenden Krise gibt es Zwänge, sich so und nicht anders dazu zu verhalten. Und die Manager, die Leute rausschmeißen, das sind keine gemeinen Menschen, sondern das sind Leute, die den Kapitalzweck bedienen, der diesen Handlungszwang setzt. Solange eben, also sonst hört dieses Kapital auf zu existieren. Und das ist die Alternative. Und das kann man nicht sehen. Das ist also nicht erfahrungsanalog darstellbar, sondern das ist nur mit einem relativ großen Theorieaufwand erklärbar. Und das gilt eben für die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse, auf deren Genese ich jetzt kurz eingehen will, eben genauso. Am Anfang der bürgerlichen Neuzeit entsteht die Auflösung der mittelalterlichen Lehnordnung. Die Bauern werden zwar aus der Leibeigenschaft entlassen, aber sie verlieren zugleich jeden Anspruch auf die Nutzung von Grund und Boden, der allmählich aus der nutzenorientierten Besitzform des Lehnwesens in bürgerliches Privateigentum und damit in exklusiven Großgrundbesitz überführt wird. Damit sind die Arbeiter zwar bereits im frühen Kapitalismus vom Kapital abhängig, wie etwa als Landarbeiter, weil sie nicht selbst über die Produktionsmittel verfügen, die sie brauchen, um mit ihrer Arbeitskraft Waren oder auch nur ihre eigenen Lebensmittel herzustellen. Sie können ihre Arbeitskraft, was das Einzige ist, was sie dann haben, nur anwenden. Sie können nur überhaupt etwas produzieren, wenn sie die Arbeitskraft zu den Bedingungen der Produktionsmittelbesitzer, also Grundeigentümer zunächst, verkaufen. Das Leben der Menschen hängt davon ab, dass sie das tun. Deshalb sind Produktionsmittelbesitzer in der Lage, die Arbeiter länger arbeiten zu lassen, als es zu deren eigener Selbsterhaltung notwendig wäre. Sie können die Arbeiter erstens ökonomisch zwingen, mehr Arbeit zu leisten, deren Produkt sie sich zweitens aneignen können, weil sie Eigentümer der Arbeitsbedingungen sind. Das darin liegende Herrschaftsverhältnis ist aber noch an Personen gebunden. Marx nennt diesen Zustand formelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital, weil hier das herrschende Prinzip Kapital noch formell oder formal als entgegengesetztes Prinzip in der empirischen Gestalt eines Kapitalisten auftritt. Da aber Arbeitstage auch mit Gewalt nicht unbegrenzt zu verlängern sind, ist das unbegrenzte Verwertungsbedürfnis des Kapitals schließlich nur durch die Produktion von sogenanntem relativen Mehrwert zu befriedigen, der dadurch erzielt wird, dass die Produktivkraft der Arbeit durch technische Revolutionierung der Arbeitsprozesse gesteigert wird, wodurch sich das Verhältnis von bloß reproduktiver Arbeit und Mehrarbeit innerhalb eines gegebenen Arbeitstages zugunsten der Mehrarbeit verschiebt. Das heißt, die technisch gesteigerte Produktivkraft der Arbeit produziert in derselben Arbeitszeit mehr Produkte. Der Bedarf der Arbeitskraft zur Selbsterhaltung ist dann in kürzerer Zeit gedeckt, wenn man davon ausgeht, es ist jetzt Lebensmittelproduktion, ist das einfachste Modell. Der Bedarf zum Selbsterhalt ist dann also in kürzerer Zeit gedeckt und es bleibt ein größerer Teil des Arbeitstages für die Produktion von Mehrwert für den Kapitalisten. Diese Mehrwertquelle führt unter anderem zur systematisch betriebenen Organisation betrieblicher Arbeitsteilung, in der schließlich jeder Arbeiter nur eine Teilfunktion möglichst effektiv ausführt. Im Resultat ist es also so, dass man eine betriebliche Arbeitsteilung hat, in der jeder Arbeiter eine Teilfunktion ausführt. Das materialisierte Produkt von Kopfarbeit, nämlich die auf wissenschaftlicher Arbeit beruhende Maschinerie, tritt dem Anwender fremd und feindlich gegenüber, wie Marx das formuliert. Sie nimmt ihm das Werkzeug aus der Hand. Die Maschine nimmt dem Arbeiter das Werkzeug aus der Hand, entwertet alle seine Qualifikationen und macht ihn zu einem Anhängsel der Maschinerie. Der qualifizierte Handwerker wird zum unqualifizierten und daher austauschbaren Maschinenbediener. Dadurch, so Marx, wird die Arbeit dem Kapital erst reell subsumiert. Arbeit und Kapital sind hier derart organisch miteinander vermittelt, dass es kein äußerlich erscheinendes Herrschaftsverhältnis mehr gibt, sondern Herrschaft ist in der veränderten Gestalt des Produktionsprozesses selbst inkorporiert. Dem gesellschaftlichen Prinzip der Herrschaft von Menschen über Menschen, dem Privateigentum von Produktionsmitteln zum Zweck der Verwertung von Wert, korrespondiert in diesem Zustand keine Anschauung mehr. Es gibt da keinen Herrscher, der irgendwie auftritt als Herrscher. Dass es sich dennoch um ein Herrschaftsverhältnis handelt, weil nämlich die, die da handeln müssen, die Zwecke ihres Handelns nicht nach ihrer eigenen Vernunft bestimmen können, das ist nur mehr durch Theorie auf die empirischen Erscheinungen zu beziehen. Vielleicht auch wenn das darauf hinausläuft, dass man es letztlich mit einem Herrschaftssystem ohne personalisierte Herrscher zu tun hat. Dass alle beherrscht sind durch gesellschaftliche Zwänge oder Gesetzmäßigkeiten, ändert nichts daran, dass das ein Zustand der Unfreiheit und insofern ein Zustand der Herrschaft ist, der dann auch Herrschaft von Menschen über Menschen insofern ist, als das ein historisches Produkt ist, das durch Menschen in die Welt gesetzt worden ist. Und so lange in der Verantwortung der Menschen liegt, wie sie sich nicht entschließen können, das wieder aus der Welt zu schaffen. Diese von Marx entdeckte Nichtanschaulichkeit gesellschaftlicher Herrschaftsstrukturen ist das entscheidende Argument für eine theoretische Form der kritischen Gesellschaftstheorie, die mit theoretischen Begriffen, die selbst nicht empirisch sind, den Erfahrungsbestand durchdringt und ihn aus seiner nicht anschaulichen Gesetzmäßigkeit heraus bestimmt und erklärt. Die theoretischen Begriffe sind solche, die sich in der erkenntnistheoretischen Reflexion der philosophischen Tradition als nicht induzierbare Voraussetzungen theoretischer Erkenntnis erwiesen haben. Zum Beispiel Begriffe wie Ursache und Wirkung, Wesen und Erscheinung oder Subjekt und Objekt. Alles keine empirischen Begriffe. Zudem geht die marxische Gesellschaftstheorie davon aus, dass die gesellschaftliche Funktion einzelner Phänomene nur im Verhältnis zum theoretischen Ganzen der Gesellschaft bestimmbar sind. Also es ist ein systematischer und insofern im strengen Sinn wissenschaftlicher Anspruch. Die Totalität gesellschaftlicher Phänomene ist aber ebenso wenig empirisch fassbar wie die Relationen der Phänomene, durch die die Totalität strukturiert ist. Relationen, schon die eine empirische, in Anführungszeichen, partikulare Relation zwischen irgendwas, sind keine Gegenstände möglicher Erfahrung. Die sehen Sie nicht. Sie nehmen wahr oder können messen Relata. Eines, das sich auf etwas bezieht, aber dass das eine sich auf das andere bezieht, ist Ihre Interpretation. Das geschieht durch eine begriffliche Leistung und ist nicht ein empirisches Datum. Durch die reelle Subsumption wird die kapitalistische Produktionsweise, wie Marx schreibt, allgemeine gesellschaftlich herrschende Form des Produktionsprozesses. Und dadurch wird die Gesellschaft zu einem nach allgemeinen Gesetzen funktionierenden Gesamtzusammenhang. Und hierdurch, durch die durchgehend gesetzmäßige Bestimmung gesellschaftlichen Handelns, wird sie möglicher Gegenstand von Gesellschaftstheorie. Das heißt, erst im industriell entwickelten Kapital oder in der industriell entwickelten kapitalistischen Gesellschaft ist die Gesellschaft im strengen Sinn ein Gegenstand von Theorie. Und insofern ist es kein Zufall, dass es vorher das nicht gibt, dass es keine Gesellschaftstheorien gibt. Es gibt einen Gesellschaftsbegriff in der Naturrechtstradition, der praktischen Philosophie. Das ist ein philosophischer, rein spekulativer Gesellschaftsbegriff, der keinerlei theoretische Anforderungen in diesem Verständnis von Theorie erfüllt. Am allernächsten ist dann Hegel dran, was ja mehr eine Ahnung ist, dass die bürgerliche Gesellschaft innerhalb der Naturrechtsphilosophie doch eine systematische Stellung hat, die etwas anders zu bestimmen ist, als eben bloß den Legitimationshintergrund für die Herrschaft abzugeben, was vorher der Fall ist. Die Gesellschaftstheorie der frühen Naturrechtstheorie ist bloß eine Legitimationstheorie des Staates. Also die einzelnen Menschen können als Einzelne nicht leben, also müssen sie Gesellschaften schließen und Gesellschaften brauchen eine politische Organisation. Und daraus ergibt sich dann der Staat. Das wird bei Hegel anders, aber bei Hegel bleibt das alles in Widersprüchen stecken. Und diese Widersprüche zu erklären, die Hegel sehr genau auf den Punkt bringt, nämlich unermesslich reich sein, aber gleichzeitig nicht reich genug sein, das haben wir dann eigentlich erst bei Marx in einer theoretischen Fassung. Und das hat einen Grund darin, dass die Gesellschaft selbst in ihrer historischen Entwicklung erst zu Marx' Zeit und auch da erst in England in einer Form vorliegt, die systematisch in sich so durchstrukturiert ist, dass sie überhaupt Gegenstand theoretischer Erklärungen werden kann. Hegel hat es noch, der reagiert dann so auf die ersten Krisenbeschreibungen bei Ricardo und so und guckt sich das alles sehr genau an, aber es fehlt irgendwie noch dieser die Möglichkeit, daran etwas Allgemeines zu erkennen. Und das ist nicht nur die Blindheit der Autoren, sondern das liegt in der historischen Entwicklung des Gegenstandes Gesellschaft selber. So, hieran anschließend lassen sich einige Formelemente kritischer Theorie, die ich für die entscheidenden hier halte, herausstellen. Kritische Theorie ist der logischen Form nach negativ. Das wäre die erste Bestimmung. Sie bestimmt ihren Gegenstand zwar mit dem Ziel systematischer Vollständigkeit, aber nicht in affirmativer Weise. Der kritisch erkannte Gegenstand ist erkannt als das, was er in sich notwendig ist, aber es ist zugleich erkannt, dass er nicht überhaupt notwendig so ist, sondern dass er auch anders sein könnte. Dadurch, dass die Negativität kritischer Theorie in Bezug auf einen gegebenen Gegenstand bestimmbar ist, ist schon gesagt, dass Kritik um ihrer Negativität willen auf empirisches, historisches Material angewiesen ist. Und dieser Materialismus oder auch historische Materialismus meinetwegen ist dann die zweite Bestimmung. Es ist unmöglich, einen kritischen Begriff der Gesellschaft aus begrifflichen Prinzipien zu entwickeln, sondern er muss aus der begrifflichen Analyse und Synthese gegebener gesellschaftlicher Erscheinungen erschlossen werden. Mit der kritischen Verbindung von negativer Form und gesellschaftshistorischem Material, die über eine Gegenstandsbeschreibung kritisch hinausgeht, stellt sich aber die Frage nach dem Maßstab der Kritik. Theorie ist begrifflich allgemein, das heißt, das Kriterium muss begrifflich fundiert sein, ein Prinzip im systematischen Sinne. Der Maßstab der Kritik kann weder aus der negativen Form noch aus dem materiellen Gehalt der kritischen Theorie stammen, denn die Form ist für sich genommen abstrakt und könnte auf jeden Inhalt angewendet werden. Das Material aber ist zufällig oder jedenfalls bestenfalls komparativ allgemein, denn es ist als Material vor aller Kritik bloßer Erfahrungsinhalt. Also woher kommt der Maßstab der Kritik? Ich würde sagen, also darüber ist ja ungeheuer viel geschrieben worden, ich würde sagen, der Maßstab der Kritik, und das kann man bei Adorno lernen, das kann man schon bei Kant lernen, ist das kritische Subjekt selbst. Es ist als theoretisches, ein vernunftbegabtes Sinnenwesen, ein vernunftbegabtes Lebewesen, das durch Denken die Einheit von sinnlicher Erfahrung und vernunftgeleitetem Denken herstellt. Es unterscheidet und beurteilt Erfahrungsgehalte nach dem Maßstab der Einheit seines Selbstbewusstseins. Also alltagstauglich formuliert, erscheint das in der Frage, kriege ich das im Kopf zusammen, was ich da beobachte? Oder kann ich das nicht in meinem Kopf vernünftig zusammenbekommen? Das heißt, die formalen Bestimmungen des denkenden, des erkennenden Subjekts statten es hinreichend dazu aus, Maßstab von Kritik zu sein. Und dieser Maßstab muss nicht irgendwo außerhalb gefunden werden. Gegenstände, die als irrational erkannt werden, verfallen der Kritik. Damit reicht theoretische Kritik zugleich in die Praxis hinein. Das kritische Subjekt als praktisches ist autonomes Subjekt. Mit diesem Ausdruck sind jetzt keine Allmachtsfantasien verknüpft, sondern nur die bescheidene Einsicht, dass Menschen aufgrund der Reflexivität ihres Bewusstseins nicht naturkausal determiniert sind und dass sie deswegen prinzipiell über die intellektuelle Voraussetzung verfügen, ihre eigenen Zwecke zu formulieren. Dass sie das meistens nicht tun, weil die Form der Freiheit durch externe Einflüsse blockiert oder deformiert werden kann, ist ein Problem, aber ein anderes Problem. Wenn Menschen instrumentalisierbar wären, vollständig, dann gäbe es keinen verbindlichen Maßstab gesellschaftlicher Ordnung. Alles wäre aushandelbar und das Aushandeln hängt von faktischen Machtverhältnissen ab. Deshalb würde ich sagen, läuft der Versuch, das autonome Subjekt in der kritischen Theorie funktional durch Deliberations- oder Rechtfertigungsverfahren ersetzen zu wollen, auf eine Apologie der Macht hinaus. Wenn die individuellen Subjekte nicht gegeneinander oder gegen gesellschaftliche Zwecke aufzurechnen sind, ist Subjektivität doch keine abstrakte, starre Bestimmung. Bestimmbar ist Subjektivität nur im Verhältnis zur Objektivität. Das Subjekt, das Maßstab der Kritik sein kann, ist nicht einfach als Subjekt da, sondern es steht im Verhältnis zu anderen Subjekten und zu anderen Objekten. Also gesellschaftliche Objektivität könnte man das nennen. Das Subjekt als Maßstab kritischer Theorie muss sich selbst immer schon im Verhältnis zur Gesellschaft reflektieren. In das kritische Verhältnis zur gesellschaftlichen Objektivität geht zudem ein Moment produktiver Einbildungskraft ein. Das wäre als letzte Bestimmung noch zu erwähnen. Also der Fähigkeit, etwas vorzustellen, das es nicht oder noch nicht gibt. Damit ist keine ausgeführte Utopie gemeint, sondern die Vorstellung der Kontingenz des Wirklichen. Diese Vorstellung hält die Möglichkeit von Veränderung offen. Mit Adorno, was ist, ist mehr als es ist. Der in diesem Satz liegende Widerspruch kann nur prozessual gedacht werden, als Antizipation der Möglichkeit einer anderen Wirklichkeit in der gegebenen Wirklichkeit. Und dieser Gedanke ist eine Funktion der produktiven Einbildungskraft. Kritische Theorie kann aufgrund der Erkenntnis der Kontingenz von Wirklichkeit dasjenige bestimmen, was nicht mehr sein soll. Wenn Sie noch ein bisschen Geduld haben, würde ich jetzt zum Schluss noch auf das Unterlaufen dieser Bestimmungen eingehen wollen. Also dem skizzierten theoretischen Begriff von Gesellschaft ist früh der soziologische Positivismus entgegengetreten. Während er zunächst noch konkurrierende, anspruchsvolle Theoriegebäude errichtet, geht es doch im Prinzip immer um die Erkenntnis des Gegebenen ohne einen grundsätzlich kritischen Anspruch. Diese sogenannten Makrotheorien, die es eben zunächst noch gibt, sind mittlerweile immer kleinteiligeren positivistischen Beschreibungen gewichen. Dagegen hatte bereits die kritische Theorie um Adorno und Horkheimer sich massiv zur Wehr gesetzt. Aber gerade in den Strömungen, die sich dann später der kritischen Theorie zurechneten oder ihr zugerechnet wurden, sind starke Tendenzen zu Positivismus und Neoempirismus zu beobachten bis heute. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass dort nur noch empirische Studien angefertigt würden. Das ist ja gar nicht der Fall. Und empirische Studien wären auch nicht per se bedenklich. Vielmehr können ja nur sie das Material der Theorie liefern, das bloß aus theoretischen Prinzipien nicht erzeugt werden kann. Vorausgesetzt ist dann aber, dass die empirische Untersuchung auf einen theoretischen Gesellschaftsbegriff bezogen wäre, denn aus ziellos gesammelten Daten entsteht umgekehrt eben auch keine Theorie. Aber die Empirisierung der Gesellschaftstheorie findet auf einer anderen Ebene statt. Die theoretischen Voraussetzungen, Begriffe wie Subjekt, Objekt, Wahrheit, Allgemeinheit und ihre erkenntnistheoretischen Begründungen werden als metaphysisch oder als zu anspruchsvolle Voraussetzungen aufgegeben. Diese Adaption der kritischen Theorie an Pragmatismus, Linguistic Turn und andere Spielarten des Neoempirismus zieht direkt die Preisgabe gesellschaftstheoretischer Grundbegriffe nach sich, wie Klasse, Wert, Arbeit, Funktion und so weiter. Alles Begriffe, die in der neueren kritischen Theorie keine zentrale Rolle mehr spielen. Alle Begriffe, die sich nicht direkt auf Erfahrung abbilden lassen, verfallen dieser Tendenz. Also sie werden entweder ganz abgeschafft oder sie werden umgedeutet. Natürlich ist dann auch bei Axel Hornet noch von Arbeit die Rede, aber in einem ganz anderen Sinn, in einem ganz anderen theoretischen Sinn, als das etwa bei Marx der Fall ist. Als soziale Gegenstände gelten dann nur noch solche, die sich aus empirischen Grundlagen konstruieren lassen, zum Beispiel aus Kommunikation oder Interaktion. Bereits Ende der 60er Jahre hatte Jürgen Habermas die Prinzipien Subjektivität, materialistische Gesellschaftstheorie und Negativität aufgegeben. Als Gründe dafür nennt er erstens eine Veränderung der kapitalistischen Ökonomie hin zu einer wissenschaftlich und technisch bestimmten Produktion und zweitens eine Veränderung der Herrschaft vom autoritativen Staat zur technisch-operativen Verwaltung. Was sicher eine richtige Beschreibung ist, für die Ersetzung eines Oberflächenphänomens durch ein anderes. Dass Technik und Wissenschaft Faktoren der Produktivkraft sind, findet sich natürlich bereits bei Marx, ebenso, dass sie die in der kapitalistischen Produktionsweise entscheidenden Produktivkraftfaktoren sind. Allerdings ist bei Marx auch noch klar, dass Produktivkraftfaktoren stets auf die Produktivkraft der Arbeit bezogen sind und dass der Ausdruck Produktivkraft davon abgetrennt, etwa wie Habermas es formuliert, als unabhängige Mehrwertquelle ein ökonomisch sinnloser Ausdruck ist. So etwas gibt es nicht. Technik und Wissenschaft produzieren unabhängig von der menschlichen Arbeit so wenig Waren oder Werte wie der Produktivkraftfaktor Wetter, der ein anderer sehr wichtiger Produktivkraftfaktor ist. Der industrialisierte und computerisierte Kapitalismus ist theoretisch zuallererst Kapitalismus. Sein Prinzip ist das Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital. Er verschleiert es nur anders und besser. Ein eminenter Unterschied allerdings ist, wie erwähnt, dass in der Periode der reellen Subsumption der Arbeit unter das Kapital der Zusammenhang von Arbeit und Wertbildung sich vollständig der Erfahrung entzogen hat und nur mehr theoretisch erkennbar ist. Und dies scheint auch bei Habermas eigentlich das Problem zu sein. Das, denke ich, wird an seiner Kritik an den Begriffen Klasse und Ideologie deutlich. Unter Klasse nämlich will Habermas nur die spürbaren Differenzen des Alltagslebens fassen. Von der ökonomischen Funktion der Klassen, durch das Privateigentum an Produktionsmitteln eine gesellschaftliche Herrschaftsform darzustellen, die Voraussetzung für Lohnarbeit und damit unabdingbar für die Mehrwertakkumulation ist, ist im Unterschied zur früheren kritischen Theorie bei Habermas nicht mehr die Rede. Unter Ideologie versteht er, umgangssprachlich, kontingente Gedankensysteme, die das Vorstellen und Handeln von Menschen beeinflussen. Die Diskurse, in denen die normativen Richtlinien gesellschaftlichen Handelns bestimmt würden, verlören ihren politischen Charakter zugunsten einer technokratischen Überformung. Alles würde im Bezugsrahmen des technischen und wissenschaftlichen Fortschritts interpretiert, der aber ohne normatives Korrektiv maßstabslos wachse. Diese handlungstheoretische Beschreibung der Wachstumsideologie intendiert, durch eine Repolitisierung der Diskurse die Entwicklung des Kapitalismus zu humanisieren. Ließ sich bei Marx noch die gesellschaftliche Zwecksetzung der Produktion als Grund einer inhumanen gesellschaftlichen Organisation ausmachen, so wird bei Habermas die normative Steuerung des Inhumanen, das als inhuman nicht mehr benannt wird, zum Ziel. Gegenstand dieser Gesellschaftskritik ist nicht die kapitalistische Produktionsweise, sondern die spezifische Entwicklung von Kommunikationsformen innerhalb ihrer. Ziel ist nicht die Überwindung inhumaner Gesellschaftsformen, sondern ihre deliberative Regulierung, weil der Gegenstand Gesellschaft nicht mehr präsent ist, sondern konstruktivistisch als Resultat von Kommunikation und Deliberation aufgefasst wird. Wie mit der Negativität und dem Subjektbegriff der frühen kritischen Theorie räumt Habermas daher auch offensiv mit dem kapitalismuskritischen Gesellschaftsbegriff auf. Schließlich sei der marxische Ökonomismus zu überwinden. Das ist ja ein Schlagwort, was da ganz zentral gemacht worden ist. Nicht der Wert sei das Prinzip der Gesellschaft, sondern Geld und Macht seien soziale Steuerungsmedien. Habermas übersieht auch hier, dass die marxische Kapitalkritik eine politische Theorie der Gesellschaft ist. Sie ist Herrschaftskritik. Habermas hingegen kann als Grund sozialer Konflikte nicht mehr die Unfreiheit des Kapitalverhältnisses angeben. Stattdessen stellt er auf die Kolonialisierung der Lebenswelt und die Fragmentierung des Alltagsbewusstseins durch die technokratische Rationalität ab. Die Systemwelt der Wirtschaft dringt störend in die private Lebenswelt ein. Also das sind dann Störungsquellen, dass da Systemgrenzen überschritten werden. Und das ist im Grunde genommen dasselbe in linksliberal, wie man das bei Luhmann hat. Das unterscheidet sich nicht großartig. Der Umkehrschluss, den man daraus ziehen kann, ist intendiert. Innerhalb der Systemgrenzen, so Habermas, hat der moderne Kapitalismus ein höheres und evolutionär vorteilhaftes Integrationsniveau. Das war jetzt Originalton. Einen evolutionären Eigenwert, den mediengesteuerte Subsysteme besitzen. Damit ist die Kapitalismuskritik endgültig erschlagen. Das zentrale Argument der kritischen Gesellschaftstheorie, dass die Verfügung über den gesellschaftlichen Reichtum, die Organisation seiner Produktion für alle durchsichtig nach rationalen Zwecken zu erfolgen habe, wird der angeblichen Effektivität einer eigengesetzlich ablaufenden Ökonomie geopfert, deren evolutionärer Vorteil, ja historisch, wenn man sich das mal anguckt, lediglich gegenüber naiven Subsistenzwirtschaften und realsozialistischen Planwirtschaften erwiesen ist, und das ist nicht viel. Diese Effektivität, die Habermas da also ausmachen will, um deretwillen der Kapitalismus zu bewahren, aber zu zähmen sei, diese Effektivität soll also kritisch gerettet werden durch kommunikative Normierung des Verhältnisses von Systemwelt und Lebenswelt. Insbesondere die hier auftretenden Pathologien sollen empirisch registriert und durch Aufdeckung des in den kommunikativen Strukturen der Gesellschaft verborgenen Lernpotenzials geheilt werden. Diese Theorie ist also, um das jetzt auf den Punkt zu bringen, ein groß angelegtes Kapitalismus-Rettungsprogramm. Ob der Kapitalismus das nötig hat? Wie bei Habermas liegt auch bei Axel Honneth der Revision kritischer Theorie eine ostentative Abwendung von Horkheimer und Adorno sowie auch von Marx zugrunde. Während es Habermas aber noch darum ging, die kritische Theorie in eine nach empirischen Prinzipien aufgebaute Makrotheorie zu transformieren, setzt Honneth forciert auf die Rehabilitation empirischer Elemente der klassischen Soziologie. Adornos Kapitalismuskritik sei abzulehnen, weil sie nicht empirisch-soziologisch, sondern theoretisch ist. Sein Ideologiebegriff, Adornos Ideologiebegriff, wird als manipulative Steuerung aller Einzelnen durch ein administratives Übersubjekt missverstanden. Wo der das gelesen haben will bei Adorno, weiß ich nicht. Die bei Adorno aus der systematisch unpersönlichen Form gesellschaftlicher Herrschaft und ihrer Fortsetzung im ideologischen Bewusstsein begründete Vernachlässigung sozialer Integrationspraktiken wird als einseitiger Herrschaftsbegriff gerügt. Theoretische Begriffe oder Urteile gelten Honneth grundsätzlich als vage. Immer wieder wird die Weigerung der kritischen Theorie, Gesellschaft als Resultat selbstbewusster Selbstorganisation zu konzipieren, als soziologische Unfähigkeit denunziert. Die Absicht kritischer Theorie, einen Begriff der Ausweglosigkeit zu vermitteln, der die Notwendigkeit des radikalen historischen Sprungs darlegt, bleibt dem reformerischen Interesse unbegreiflich. Alle diese Abgrenzungen gegenüber Adorno und Horkheimer, allen diesen Abgrenzungen liegt die Tendenz zugrunde, als Gesellschaftstheorie nur gelten zu lassen, was sich erfahrungsanalog darstellen lässt. Darin setzt sich der von Habermas begonnene Abbau theoretisch reflektierter Begriffe, metaphysischen Ballasts, verschärft fort. Insofern handelt es sich um eine Empirisierung der kritischen Theorie, durch die dieser ihr Gegenstand entgleitet. Die Gesetze, nach denen sich Kapital verwertet und nach denen gesellschaftliches Handeln funktional bestimmt wird, entziehen sich der Erfahrung. Erfahren werden nur die Auswirkungen der Funktionalisierung, die Honneth als Pathologien beschreiben will, die er dann aber nicht mehr vom Prinzip her theoretisch erklären kann. Wie auch bei Habermas, und hier schließt sich das vielleicht so ein bisschen, wie auch Habermas kommt Honneth erst im Zusammenhang der Globalisierungskrisen wieder bzw. überhaupt auf den Kapitalismus zu sprechen, also aus einem empirischen Anlass. Beide stellen nun fest, dass der Kapitalismus nicht eben den Anschein einer herrschaftsfreien oder kooperativen Organisation macht. Die Ignoranz theoretischer Kapitalkritik führt aber dazu, diese Erscheinung nicht länger als Ausdruck längst bekannter Gesetzmäßigkeiten kapitalistischer Gesellschaften zu fassen, sondern als Fehlentwicklung oder Entgleisung. Habermas ist das die berühmte Entgleisung der Modernisierung. Also ein Zug, der entgleist, bleibt stehen. Das kann man von der Modernisierung nicht sagen. Die Korrektur solcher Fehlentwicklungen durch Reaktivierung der normativen Potenziale von Anerkennungsrelationen ist das Ziel von Honneths Kritik, die damit beansprucht, eine nicht allein theoretisch affirmative, sondern auch praktisch stabilisierende Theorie der Gesellschaft zu sein. Zu diesem Zweck thematisiert er empirische soziale Konflikte, die auf Veränderungen sozialer Strukturen hinweisen. In diesen Vorgängen wird die moralische Grammatik vermutet, wie er das nennt, der die Gesellschaft ihre Stabilität verdankt. Wenn man entschlüsselt, wie in Konflikten normative Grundlagen infrage gestellt und wiederhergestellt werden, kann man stabilisierend auf die Gesellschaft einwirken. Also auch das ein Kapitalismus-Rettungsprogramm. Letzter Punkt. Nun gibt es im Umfeld der neueren kritischen Theorie aber auch Positionen, die sich keineswegs als Kapitalismus-Apologie verstehen wollen. Doch auch das Missbehagen am Einverständnis mit der kapitalistischen Gesellschaft hat nicht unbedingt zur Rückbesinnung auf die Prinzipien der kritischen Gesellschaftstheorie geführt, sondern oft zu deren noch vehementerer Preisgabe. Eine solche Strömung ist die Praxeologie oder Subjektivierungssoziologie. Dazu, also das ist eine Strömung, die im Großen und Ganzen auf Autoren wie Bourdieu zurückgeht, von Autoren wie Boltanski vertreten wird, Luc Boltanski. In gewisser Weise, was den Umgang mit dem Subjektverständnis betrifft, auch von Leuten wie Negri und Hart oder Muff und Laclau. Das hat da gewisse Nähen, denke ich, was den Umgang mit dem Subjektprinzip betrifft. Alle diese Autoren oder Strömungen haben gemeinsam, dass sie die kapitalistische Gesellschaft in ihren Erscheinungen pejorativ beurteilen. Insbesondere was die Globalisierung betrifft. Ebenso haben sie aber gemeinsam, dass sie kein Subjekt des Widerstandes benennen können. Das liegt schon an dem praxeologischen Denkfehler, dass das moderne Subjekt ein Irrtum gewesen sei, denn Subjektivität sei keine in den Akteuren wirkende Substanz, sondern erst die Erfahrung von Alltagspraktiken generiere eine Subjektivierung. Also Subjekte entstehen in ihren Praktiken, ist die, das Grundschema dieser Art von Soziologie. Wer macht aber diese Erfahrungen, aus denen die Subjekte dann hervorgehen sollen? Was in Praktiken tatsächlich entsteht, sind Individuen. Was mit Subjekt gemeint ist im theoretischen Sinne und was ich vorhin als Subjektprinzip kritischer Theorie bezeichnet habe, das ist ein theoretischer Begriff. Das ist ein Reflexionsausdruck der theoretischen Reflexion des denkenden Individuums auf sich selbst als Denkendes. Das heißt, das ist nicht irgendwie eine Substanz oder ein autonomes Monster, was da sich aufbaut, als dass es aber kritisiert wird von der postmodernen Soziologie. Sondern das ist die theoretische Voraussetzung, die man dafür braucht, um zu erklären, wie überhaupt Erfahrungen gemacht werden und wie aus dem Machen von Erfahrungen dann diese kaputten Individuen hervorgehen, denen man nicht mehr abnimmt, dass sie Subjekte sind. Das, denke ich, ist vielleicht der Dreh. Wenn jetzt die Individuen nicht mehr durch einen Subjektbegriff zusammengefasst werden können, sondern als nur noch empirisch unterschiedene Subjektpositionen gesammelt werden, dann ist jede politische Oppositionsbildung zufällig. Sie kann nicht mehr auf den Anspruch auf Vermittlung des Subjekts mit seinen objektiven Bedingungen rekurrieren. Das heißt, es gibt keinen objektiven Zweck, von dem man sagen kann, den müssen die Subjekte als Subjekte haben. Und deswegen haben sie ein gemeinsames Ziel. Dann können aber kritische Massen, wie das bei Negri und Hart dann heißt, nur zufällig und unreflektiert aus massenpsychologischen Dynamiken oder sozialen Trends hervorgehen, worin derzeit wohl eher eine Gefahr als eine Chance für die Menschheit liegen dürfte. Zudem führt auch das Subjektivierungstheorem dazu, den Klassenbegriff preiszugeben. In der postmodernen Politiktheorie gibt es Klassen nicht, weil es keinen Subjektivierungsfaktor Klassenerfahrung gibt. Kann es nicht geben. Empirisch ist die Gesellschaft vielfältig in Gruppen zerteilt, von denen einige sich konstituieren über ein Missbehagen an der Gesellschaft, die sogenannten neuen sozialen Bewegungen. Auf sie baut die Widerstandshoffnung der postmodernen Politiktheorie. Aber die kritiklose Akzeptanz der Vielfalt von Bewegungen verzichtet auf deren theoretische Einigung durch politische Aufklärung. Dadurch divergieren nicht nur die Zwecke der einzelnen Gruppen, sondern diese Gruppen sind selbst Produkte der bestehenden Gesellschaft, die so aus sich selbst heraus ihren relativen Widerpart erzeugt. Damit ist die postmoderne Theorie eine Beschreibung der realen Entwicklung, positivistisch und affirmativ, aber eben keine Erklärung. Diese empiristische Perspektive verliert den Gegenstand der Gesellschaftstheorie, nämlich Gesellschaft als solche, aus den Augen. Negativität, einst logische Form von Kritik, verkümmert, wo sie als Impuls des Protestes noch geblieben ist, zum Affekt, der sich gegen alles und nichts richten kann, wenn eine verbindliche Begründung der Kritik als theoretische Zumutung abgelehnt wird. Das wollen diese Autoren natürlich nicht, aber sie können es auch nicht, sie können das nicht decken, den Anspruch, den sie vertreten. Bruno Latour hat das wohl contre-coeur als Nähe zeitgenössischer Kritik zur Verschwörungstheorie eigentlich korrekt beschrieben. Vor allem aber geht das Subjekt als Maßstab verloren, weil der empirische Blick keine Subjekte registriert, zu Recht, denn sie sind nicht sichtbar. Was sich erfahren lässt, sind allenthalben Individuen, die an ihrem Verlangen nach entfalteter Subjektivität gescheitert sind. Aber diese werden nicht mehr am Maßstab der Reflexion zum Ausgangspunkt der Kritik, sondern sie werden so, wie sie sind, zum Maßstab einer Kritik am Subjektbegriff, die sich als Kritik so selbst theoretisch untergräbt. Eine Konsequenz dieses Reflexionsverlustes von Kritik dürfte die irritierte Diagnose ihres eigenen Wirkungsverlustes sein. Wie das bei Latour dann heißt, why has critique run out of steam? weil sie ihren eigenen Gegenstand zerredet hat. Dieselbe Frage stellt aber in anderer Weise schon vorher Judith Butler, und Foucault stellt sie auch schon viel früher. Wie es also zu diesem Wirkungsverlust von Kritik in der modernen Gesellschaft oder in der postmodernen Gesellschaft kommt. Foucault hat vorgeschlagen, die Kritik wieder stärker als Haltung zur Geltung zu bringen. Als Haltung, dass man nicht so und nicht dafür und nicht von Dingen da regiert wird. Man fragen, wer die da denn sind. Selbst das diffundiert bei Latour und auch bei Butler noch in verschiedenen Praxiskontexten, also ist noch etwas undeutlicher formuliert, manifestiert sich nicht als inhaltlich bestimmte Kritik. Auf jeden Fall aber wird Kritik von einer theoretischen Erkenntnisform in eine individuelle Haltung transformiert. Das Bedürfnis, den Weg begrifflicher Vermittlung abzukürzen und unmittelbar zu den Sachen zu kommen, dürfte sich der Beobachtung der Wirkungslosigkeit von Theorie verdanken, der wiederum der Wunsch zugrunde liegt, praktisch einzugreifen und mitzugestalten. Das ist zunächst respektabel, denn kritisches Denken kann selbstverständlich keine selbstgenügsame Kontemplation sein. Allerdings ist das Mitwirken und Mitgestalten nicht weniger problematisch, denn jede Verbesserung innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise ist zugleich eine praktische Affirmation des Kapitalismus. Selbstverständlich muss trotzdem für möglichst gute Lebensbedingungen gekämpft werden. Aber kritisch bleibt dieser Kampf eben nur dann, wenn er mit dem Bewusstsein begleitet ist, dass höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten oder Gleichberechtigung das System nicht ändern. Dass die Menschen, auch wenn sie besser verdienen und untereinander gleiche Rechte haben, nicht frei sind, sondern irrationalen Zwängen unterliegen, die nicht so sein müssen, wie sie sind. Bezogen auf kritische Gesellschaftstheorie bedeutet das, dass der empirische Einsatz für bessere Lebensbedingungen die theoretische Kritik weder ersetzt noch zu deren Grundlage werden kann, sondern ihr in gewissem Sinne auch entgegengesetzt bleibt. Dieser Widerspruch zwischen kritischer Erkenntnis und gesellschaftlicher Praxis ist im Kapitalismus geradezu das Wesensmerkmal kritischen Bewusstseins. Es gibt keinen anderen Weg, keinen anderen kritischen Weg, als diesen Widerspruch auszuhalten, weil nur in diesem Widerspruch die Möglichkeit liegt, als empirische Wesen für die eigene Existenz zu sorgen, ohne als vernünftige Wesen den Anspruch auf menschenwürdige Lebensbedingungen aufzugeben. So, damit bin ich am Ende und danke für die strapazierte Geduld.